lächerliche kleine Eintagsfliegen. Ihr seid nur kleine Schweine auf der Schlachtbank. Ihr seid nur kleine Räder im Getriebe. Eintagsfliegen, Eintagsfliegen. Und zum Abschuss Feige geben. Eintagsfliegen, Eintagsfliegen. Ihr denkt, ihr rettet eure Haut. Ihr denkt, gemeinsam werdet ihr stark. Ihr denkt, ihr rettet eure Wut. This is my rifle and this is my gun. One is for killing, the other is for fun. One is for killing, the other is for fun. This is my rifle and this is my gun. One is for killing, the other is for fun. One is for killing, the other is for fun. The other is for fun. The other is for fun. The other is for fun. The other is for fun. The other is for fun. For fun. For fun. For fun. I'm gonna go get some more.